Das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Angeklagter aus Nienburg freigesprochen, Begegnungscafé gut angenommen und Thielker will den Klassenerhalt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Ein 38 Jahre alter Angeklagter aus Nienburg ist vom Vorwurf des Raubes und des versuchten schweren Raubes freigesprochen worden. Staatsanwaltschaft und Nebenklage zeigten sich bis zum Ende des Prozesses am Landgericht Verden von einer Beteiligung des Angeklagten an zwei Raubüberfällen in Nienburg und Esdorf-Lesering überzeugt. Nach 11 Verhandlungstagen gab es jedoch kaum etwas, was das Gericht zur Klärung des Falls noch hätte machen können. Seit rund 3 Monaten gibt es in Nienburg das Begegnungscafé der Kirchengemeinde St. Martin. Dieses hatte klein begonnen, nun kommen jede Woche mehr Menschen, berichtet Organisator Kurt Danzer. Waren ja zunächst erst 3-4 Gäste, dann waren noch mal 10, dann nur ein Gast und dann mit der Zahl der Flüchtlinge in der Stadt wurde es immer mehr und jetzt kommen ständig 20, 30 bis 40 Gäste hierher. Am Dienstag stellte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Nienburg im Treppenhaus einen ungewöhnlichen gasähnlichen Geruch fest. Da der Geruch sich in Richtung des Kellers immer mehr verstärkte, setzte sie einen Notruf ab. Vor Ort wurde festgestellt, dass Lackierarbeiten im Keller zu starkem Geruch nach Lösungsmitteln im ganzen Treppenhaus geführt haben. Für die Feuerwehr war kein Eingreifen erforderlich. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Fußballmannschaft des Landesberger Sportvereins überwintert in der Bezirksliga auf dem 9. Tabellenplatz. Der LSV war im Sommer als Aufsteiger in die neue Spielzeit gestartet. Zudem steht mit Markus Thielker ein neuer junger Trainer an der Außenlinie. Dieser zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und will mit seinem Team die Klasse halten. Ich habe uns auf Platz 11 getippt als Aufsteiger. Ich denke mal, das ist auch realistisch. Da könnte man zufrieden mit sein, wenn man als Aufsteiger die Saison auf Platz 11 dann in der Bezirksliga beendet. Nichtsdestotrotz stehen wir im Moment auf Platz 9. Zwar ist das ein trügerisches Bild, weil nach unten geht es natürlich schneller als nach oben. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass wir, wenn wir am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz haben, hochzufrieden sein können. Weiter geht es für Landesbergen am 21. Februar gegen Hoya. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Und im Namen des ganzen Radio Mittelweser Teams wünsche ich frohe Weihnachten.